Oh, halt doch mal die Fresse. Jetzt Regionales aus anarchistischer Sicht. Wieso können Sie überhaupt sprechen? Weiß nicht. War immer schon so. Und Sie? Ich bin ein Mensch. Menschen können sprechen. Manche Elefanten auch. Vor allem Erfundene. Ja, das leuchtet ein. Das ist logisch. Sind Sie nett? Ich denke schon. Dann kommen Sie gefälligst von meinem Baum herunter. Ich habe zu arbeiten. Nichts liegt mir ferner, als Sie bei der Arbeit stören zu wollen. Arbeiten Sie ruhig. Kann ich doch nicht, wenn Sie auf meiner Arbeitsstätte sitzen. Ich liege, mein Herr, ich liege. Egal, runter mit Ihnen. Nein. Doch. Ich weiß genau, Sie wollen dem armen Baum was zuleide tun. Quatsch. Fällen will ich ihn. Er hat Ihnen doch nichts getan. Bäume tun einem auch nichts. Na, da haben Sie's. Trotzdem, der Baum muss weg. Warum? Weil die Straße zu schmal ist. Mir ist sie breit genug. Ja, Ihnen vielleicht. Aber hier soll eine vierspurige Schnellstraße hin. Wer sagt das? Der Stadtrat. Ja, das war Benjamin Blümchen, der einem netten Straßenarbeiter, beziehungsweise er hat ja gefragt, ob er nett sei, erklärt hat, dass er eigentlich nicht von dem Baum, den selbiger fällen möchte, um eine Straße zu bauen, herunterkommen möchte. Ja, wir haben diesen kleinen Einspieler genutzt, um die Überleitung zu machen zu unserem Thema in eigener Sache, beziehungsweise zu unserem Lokalthema. Und es geht um den geplanten Bau der Südumfahrung Haaksfeld und die damit verbundene Bedrohung des Freien Kindergartens Karlsruhe. Darüber haben wir euch schon informiert, und zwar am 9.06.2019 in unserer Juni-Sendung. Und das Thema verfolgen wir für euch weiter. Am 25. Juli hat nun eine Bürgerversammlung im Gemeindezentrum Laurentius in Haaksfeld stattgefunden. Wir waren bei der Veranstaltung dabei und möchten euch über die aktuelle Situation eben einfach informieren. Ganz kurz zur Erklärung, welchen Hintergrund diese Veranstaltungen haben. Es ist so, dass im Laufe der Planungen von derartigen Bauprojekten mehrere solche Bürgerinformationsveranstaltungen stattfinden. Sie haben die Aufgabe, die Öffentlichkeit über den aktuellen Planungsstand und die damit verbundenen neuen Erkenntnisse zu informieren. Zudem besteht da eben auch die Möglichkeit, auf mögliche Problematiken hinzuweisen, die in der weiteren Planung berücksichtigt werden müssen. Weiter dienen sie dazu, ein Stimmungsbild der betroffenen Bevölkerung einzuholen. Für all die, die sich die Sendung vom 9.06. nicht angehört haben und mit dem Thema noch nicht vertraut sind, geben wir erstmal noch einen kurzen Einblick, worum es eigentlich geht. Die sogenannte Südumfahrung sollte Teil der sogenannten Nordtangente sein, deren Planungen gehen bis in die 20er Jahre zurück. Die Nordumfahrung von Karlsruhe sollte zur Verkehrsentlastung in der Stadt und zur Entlastung der Südtangente gebaut werden. Vor allem ein geplanter Durchstich durch den Hartwald sorgte für viel Protest in der Bevölkerung und das bisherige Ende der geplanten Nordtangente. Bisher wurden zwei Teilabschnitte realisiert, einer davon befindet sich zwischen Elfmorgenbruch und Grötzinger Straße. Dort wurde mit der Fertigstellung des Autobahnkreuzes Karlsruhe Nord im Jahr 2007 unter anderem die Anbindung der dortigen Gewerbegebiete vollzogen. Der dazugehörige Bebauungsplan bestand seit 1994 und sah eine Verbindung zur Theodor-Heuss-Allee vor. Hier kommen wir zum heutigen Thema, die Südumfahrung Haaksfelds. Die Haaksfelder Bevölkerung sieht sich durch den Bau der Anschlussstelle Nord mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen konfrontiert. Eine Südumfahrung zwischen der Anschlussstelle Nord und der Heid- und Neustraße, in der sich unter anderem auch der Freie Kindergarten befindet, soll hier Abhilfe schaffen. Durch einen Beschluss des Gemeinderates vom 8.4.2014 sollte eine Anbindung gebaut werden, die mit einer Unterführung unter der Heid- und Neustraße und einer Schlaufe zur Rückführung enden sollte. Schon damals war neben der Wagenburg, einem Pfadfindergelände, AnwohnerInnen und auch der Freie Kindergarten bedroht. Diese Planungen mussten aufgrund des überalterten Bebauungsplans von 1994 wieder aufgegeben werden. Seitdem findet eine Neuplanung der Südumfahrung statt. Diese wird vermutlich einen anderen Verlauf nehmen. Vor allem die Anbindung des Technologieparks spielt dabei eine große Rolle. Bei einem sogenannten Scoping-Termin am 4.2.2019 konnten Verbände und BewohnerInnen noch einmal ihre Bedenken zu Protokoll bringen. Auch VertreterInnen des Freien Kindergartens waren vor Ort. Die Frage, ob weitere Gebäude und Einrichtungen in der Heid- und Neustraße in dem Straßenbau zum Opfer fallen werden, hieß es lediglich, dass dies nicht ausgeschlossen ist. Und nun zur Veranstaltung vom 25. Juli. Bei der in Anwesenheit des Oberbürgermeisters Frank Mentrup, des Baubürgermeisters Flurer, VertreterInnen des Regierungspräsidiums und des Planungsbüros Mailänder Consult und der aktuelle Stand der Planung vorgestellt wurde. Zunächst wurden die aktuellen Ergebnisse der Untersuchung bezüglich des Umweltschutzes, des Lärmschutzes sowie der Verkehrsprognose und ihre Auswirkungen auf den Straßenbau vorgestellt. Hierbei wurde aufgezeigt, dass aufgrund von Umwelt- und Naturschutz keine Möglichkeit einer Nordumfahrung Haxfelds gegeben ist. Somit beschränkt sich die weitere Planung auf zwei mögliche Varianten der Südumfahrung zwischen der Autobahnausfahrt Karlsruhe Nord und der Heid- und Neustraße mit Anschluss an den Technologiepark. Die beiden vorgestellten Varianten unterscheiden sich lediglich in der Frage, wie die Bahnlinie überquert werden kann. Die erste Möglichkeit ist eine Trog-Variante. Die Straße wird unter den Bahngleisen durchquert und soll anschließend ebenerdig in die Heid- und Neustraße münden. Die Hauptproblematik dieser Variante ist der deutliche Einschnitt in die Landschaft. Durch den Trog wird der Fluss im Grundwasser durchtrennt, außerdem werden die Wege von Tieren und Menschen zwischen Rindheim und Haxfeld durch die Straße abgeschnitten. Während für den Fuß- und Radverkehr Überwege kein Problem sein werden, wird die Querung vor allem für die ansässigen Reptilienarten deutlich komplizierter. In Sachen Lärmschutz gingen die Einschätzungen von Seiten der PlanerInnen gegenüber der ZuhörerInnen deutlich auseinander. Laut Lärmprognose kommt diese Variante ohne gesonderte Lärmschutzvorkehrungen aus, um die rechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Zusätzliche Lärmschutzwände, die laut Meinung einiger ZuhörerInnen und von Teilen der Bürgervereine notwendig sein könnten, würden die Landschaft auch optisch in zwei Teile trennen. Die zweite Variante sieht einen Brückenbau vor. Die Brücke beginnt direkt im Anschluss an die Autobahnausfahrt Nord und endet an der heute Neustraße und ist somit etwa einen Kilometer lang. Diese Brücke wird inklusive der notwendigen Lärmschutzmaßnahmen etwa 13 Meter in die Höhe ragen. Die Vorteile einer Brückenlösung liegen darin, dass die Erdoberfläche geschlossen bleibt. Somit sind die Einschränkungen der Querung von Tier und Mensch relativ gering. Betroffen sind dann in erster Linie Flugtiere wie Vögel und Fledermäuse, deren Flughöhen beim Bau Berücksichtigung finden müssen. Zudem gibt es nur geringe Eingriffe ins Grundwasser. Der Nachteil ist in erster Linie ein optischer. Eine emotionale Debatte und steigende Kritik. Die Auseinandersetzung um die Haxfelder Südumfahrung wird seit vielen Jahren sehr emotional geführt. Dies spiegelt sich in der Debattenrunde bei der Veranstaltung am 25. Juli 2019 wieder. Eine sachliche Auseinandersetzung ist in der Sache inzwischen kaum mehr möglich. Befeuert wird diese Situation immer wieder durch einzelne Gemeinderäte. Zudem war es sehr interessant zu sehen, wie fast alle, die sich zu Wort gemeldet haben, von wir gesprochen haben. Dieses wir bezieht sich in der Hauptsache auf die einzelnen Stadtteile Haxfeld, Rindheim, Waldstadt und Oststadt. Es hat auch keine Rolle gespielt, dass sich im Laufe der Diskussion herausgestellt hat, dass es durchaus unterschiedliche Betroffenheiten und Meinungen innerhalb der jeweiligen Stadtteile gibt und somit von einem klaren Wir wohl kaum gesprochen werden kann. Um diese geführte Auseinandersetzung etwas übersichtlicher darzulegen, werden wir eine grobe thematische Einordnung vornehmen. Fangen wir mit der vorgestellten Verkehrsprognose an. Seit dem Bau des Autobahnanschlusses Nord geht es darum, dass der Durchgangsverkehr in Haxfeld entlastet werden soll. Immer wieder wird dabei allgemein von einer Entlastung Haxfelds gesprochen. Die aufgezeigte Verkehrsprognose zeigt, dass diese nicht der Fall ist. Zwar würde durch den Bau der Umfahrung der Ortskern um etwa 20% des Verkehrs entlastet, die Belastung an den Anschlussstellen direkt an der Autobahn sowie an der Heid- und Neustraße der L560 betreffen jedoch auch die Haxfelder Bevölkerung. In dieser Diskussion wurde deutlich, dass die Idee einer Haxfelder Volksgemeinschaft bröckelt. Diese wurde in den letzten Jahren gerne von PolitikerInnen im Wahlkampf genutzt, um auf Stimmenfang zu gehen. Es wurden verschiedene Aspekte zur Verkehrsprognose deutlich. Der Verkehr, der Haxfeld direkt betrifft, Anwohner, Lieferverkehr, BesucherInnen ist deutlich größer, als viele BewohnerInnen wahrhaben möchten. Auch mit diesem Gefühl hat die Politik in den Wahlkämpfen der letzten Jahre gespielt. Diese falsche Auseinandersetzung führt dazu, dass einige BewohnerInnen mit Verschwörungstheorien von nach Haxfeld umgeleiteten oder geschickten Autoverkehr und gefälschten Verkehrsprognosen um sich werfen. Hinzu kommt, dass die Verkehrsprognose aufzeigt, dass zum einen die Entlastung für die Oststadt deutlich größer ist als für Haxfeld und dass jede neue Straße eben mehr Verkehr anzieht, statt ihn abzumildern oder zu reduzieren. Der Verkehrszuwachs auf der nördlichen Heid- und Neustraße sowie der Rindheimer Querallee wird sehr kritisch gesehen. Dort staut sich der Verkehr in den Stoßzeiten schon heute. Der weitere Abfluss dieses zusätzlichen Verkehrs ist nicht Teil der Planung. Der mögliche Umweg aufgrund des Rückstaus wird weiterhin oder sogar vermehrt durch den Haxfelder Ortskern führen. Okay, gleich wollen wir uns beim Thema bleiben und den Verwunderung über den Einschnitt in die Natur, also den Naturschutzfragen, in diesem Themenbereich widmen. Zuvor hört ihr jetzt ein Lied, ein ganz altes Lied, das sich schon mit dem Thema beschäftigt hat, also 1978 in der Sponti-Zeit, und zwar von der Gruppe Schneewittchen. Das Lied "Unter der Straße liegt der Strand". Große Verwunderung über den Einschnitt in die Natur. Große Aufregung gab es bei der Vorstellung animierter Bilder zum geplanten Straßenbau. Eine Straße soll her, sicht- und hörbar soll sie jedoch nicht sein. Dass die Straße das Naherholungsgebiet zwischen Hinterwiesenweg und Heide- und Neustraße durchtrennen wird, ist seit vielen Jahren bekannt. Nun wurden zum ersten Mal Bilder gezeigt, auf denen die Auswirkungen deutlich zu sehen sind. Es konnte ja niemand damit rechnen, wie eine Straße quer über ein Feld aussieht. Keiner will sie, aber irgendwie doch. An diesem Punkt wurde die Diskussion sehr unübersichtlich. Inhaltlich reichte sie von sowas wie »Kann man doch nicht machen« bis »Ich bin nun 80 Jahre alt und diskutiere seit 40 Jahren über diese Straße. Sie muss jetzt einfach gebaut werden, egal wie.« Im Großen und Ganzen war dies das beste Beispiel, was passiert, wenn eine über Jahre geschürte Wunschvorstellung auf eine Wirklichkeit trifft, die eine komplett andere ist. Bedrohung des Kindergartens und kein Bau der Straße. Auf Nachfrage, inwieweit der freie Kindergarten Karlsruhe von der aktuellen geplanten Straße bedroht ist, antwortete lediglich ein Vertreter des Planungsbüros. Der Kindergarten findet in den Planungen Berücksichtigung. Die Entscheidung, wie genau das Projekt am Ende gebaut wird, liegt beim Gemeinderat. Keiner der anwesenden Gemeinderätinnen wollte sich auf die Nachfrage äußern. Der Vertreter des Kindergartens wollte zudem wissen, ob es aufgrund der aktuellen Erkenntnisse die Möglichkeit gibt, dass die Straße einfach nicht gebaut wird. Hierzu erklärte OB Mentrup, dass die Straße von den BürgerInnen gefordert wurde. Wenn diese keine Straße mehr haben wollen, muss diese auch nicht unbedingt gebaut werden. Diese Antwort des OB kann nur als sehr flapsig und der Situation geschuldet bewertet werden. Für den Ausbau der Gewerbegebiete im Technologiepark und in Stutensee ist diese geplante Straße absolut notwendig. Der Ausbau dieser Gebiete ist unmittelbar mit dem Straßenbau verbunden. Eine Politik ohne Weitsicht. Der Abend war für uns auch über das eigentliche Thema hinaus sehr spannend. Der Streit um den Bau der Haxfelder Umgehungsstraße zeigt viel über politische Interessensdurchsetzung und die auf Wahlkampf basierende parlamentarische Demokratie auf. Wir finden hier eine Gesellschaftsstruktur, die innerhalb des Stadtteils sehr dörflich fungiert. Einige BewohnerInnen zeichnen sich für Haxfeld noch immer ein Dorf mit ein paar hundert EinwohnerInnen. Dass der Stadtteil inzwischen über 7500 BewohnerInnen hat und welche infrastrukturellen Problematiken und Auswirkungen dies mit sich bringt, wird völlig ausgeblendet. Dieses Bild einer in sich gefestigten Dorfgemeinschaft wird von einigen Haxfelder PolitikerInnen seit Jahren befeuert. Diese sind im Gemeinderat stark vertreten und haben so die Möglichkeit, über scheinbar sinnvolle Standortpolitik die eigenen Interessen durchzusetzen. Zu nennen ist hier beispielsweise ein altes Versprechen der SPD, die dem Bau des Autobahnanschlusses Nord unter der Bedingung zugestimmt hat, eine Umgehung um Haxfeld zu bauen. OB Mentrup hat dieses Versprechen in seinem Wahlkampf aufgenommen. Aus diesem Dilemma kommt die SPD so leicht nicht mehr heraus. Die aktuelle Faktenlage spielt dabei keine Rolle. Ein weiterer Punkt, der an diesem Abend deutlich wurde, ist die zahlenmäßig starke politische Vertretung aus Haxfeld im Gemeinderat. Diese hat eine Erweiterung der Haxfelder Industriegebiete, welche direkt an der Autobahn liegen, verhindert. Dafür gab es auch unter den Anwesenden Beifall. Über die Konsequenz, dass dafür der Ausbau des Technologieparks und der Industrie in Stutensee notwendig wird, die den Anschluss an die Autobahn benötigen, war die Begeisterung eher getrübt. Der damit verbundene Verkehr wird zwangsläufig durch Haxfeld führen. Jetzt hört ihr zur Entspannung zwischendurch von UK Subs Reclaim the Streets. Fight the strength, fight the strength. Thorsten Elgötz von der CDU, der sich seit Jahren als Verteidiger der Interessen der Haxfelder Bevölkerung öffentlich inszeniert und das Haxfelder Traditionsunternehmen Elgötz Kompressoren und Motoren GmbH sowie in einigen Aufsichtsräten sitzt, das Traditionsunternehmen führt, sowie in einigen Aufsichtsräten sitzt, wollte sich auch zu diesen Umständen nicht äußern. Genau der, der laut eigenem Bekunden der einzige ist, der mit dem Bau der ursprünglich geplanten Nordtangente, der zweiten Rheinbrücke und noch größeren Straßen ein sinnvolles Verkehrskonzept hätte. Frei von der Betroffenheit der Natur und AnwohnerInnen. Die Grünen, die zwar seit Jahren das Szenario kritisch begleiten, sich allem voran für eine kleine Variante der Umgehung einsetzen, werden vermutlich auch keine weitreichende Veränderung in Bezug auf die geplanten Baumaßnahmen herbeiführen. Der Ausbau der Industriegebiete macht, wie vorhin gesagt, den Bau dieser Straße inzwischen notwendig. Eine Verhinderung wird zum jetzigen Zeitpunkt als technologie- und wirtschaftsfeindlich angesehen werden und diejenigen, die für die Umstände gesorgt haben, werden allen alles daran setzen, politisches Kapital daraus zu schlagen. Politik der Enteignung. Groß war die Entrüstung über die Debatte zu Enteignungen von Immobilienfirmen in den letzten Monaten. Allen voran die Konservativen und selbsternannten Liberalen äußerten ihren Unmut, sprachen von einem Schritt in Richtung Kommunismus. Die Auseinandersetzung mit der Haxfelder Südumfahrung und der ursprünglich geplanten Nordtangente zeigt, dass die Politik der Enteignung keineswegs neu ist. Etliche Häuser und Grundstücke wurden in den vergangenen Jahren von der Stadt Karlsruhe übernommen. Wer einem Verkauf nicht zustimmt, bekommt durch ein sogenanntes Umlegeverfahren eine Alternative zugesprochen und ist gezwungen, das Haus zu verlassen oder das Grundstück abzugeben. In der nördlichen Heid- und Neustraße wurden in den letzten Jahren auf diese Weise einige BewohnerInnen vertrieben, Wohnhäuser vorsorglich zerstört, weitere Enteignungen sowohl für die Erweiterung des Technologieparks als auch für den Straßenbau sind geplant. Eine fundamentale Kritik an diesem Projekt wurde erstmals von mehreren Personen öffentlich geäußert. Die an der Planung Beteiligten haben sich darauf eingestellt, dass die aktuellen Erkenntnisse dazu führen werden. Im Herbst soll es zu den ersten Auseinandersetzungen im Karlsruher Gemeinderat kommen, um ein Planfeststellungsverfahren einleiten zu können. Mit einem Baubeginn ist in den nächsten 5 Jahren nicht zu rechnen. Zum Abschluss ist zu sagen, dass derartige Bürgerversammlungen stets eine Zusammenkunft hauptsächlich älterer Menschen sind. Immer wieder zeichnet sich das Bild konservativer Verbitterung und egoistischer Interessensdarlegung. Es wäre bitter nötig, diese politischen Auseinandersetzungen auf neue Wege zu bringen. Diejenigen, die in der Zukunft von derartigen Projekten betroffen sein werden und deren Auswirkungen tragen müssen, müssen sich aktiv einmischen und die Prozesse zukunftsorientiert beeinflussen. Das politische Mittel des Parlamentarismus in Bezug auf die Bevölkerung ist das Mittel der Stimmung und der Emotion, um Stimmen und Macht zu generieren. Es gilt, diesen Zahn zu ziehen und selbst auch lokalpolitisch oder vor allem lokalpolitisch politische Prozesse mitzugestalten und selbst zu gestalten. Ja, und zum Ende unseres Beitrags über die frühere Nordtangente, die heutige Südumfahrung und alles, was so ein bisschen damit zu tun hat und dahinter steckt, Wagenburg Kindergarten, Straßenbau, generell demokratische Verfahren, die vor allem darauf aus sind, mit Emotionen und einer ganz bestimmten Art von Herangehensweise Stimmen zu generieren, um Macht zu erhalten.